Gig ist zu Ende, alle sind weg. Nur du stehst noch hier, schweigst zur Musik und nimmst an deinem Bier. Doch sei nicht traurig, es dauert nicht lang. Dann lüftet er sich der Musik vor. Und eine Band beglückt euch mit ihrer Musik, vielleicht wir. Der Gig ist zu Ende und geh jetzt nach Haus und mach deine letzte Kippe aus. Spül deinen Hals noch einmal durch und dann geh. Schau doch mal raus, es wird doch schon hell. Was jetzt noch kommt, das ist nicht mehr schön, darum geh. Du alleine, vielleicht auch zu zweit. Vielleicht hast du's nach Haus unendlich weit. Das ist egal, ich will auch nach Haus, darum geh. Hau ab. Der Gig ist zu Ende, drum geh jetzt nach Haus und mach deine letzte Kippe aus. Spür deinen Hals noch einmal durch und dann geh. Der Gig ist zu Ende. Gig ist zu Ende, alle sind weg. Nur du stehst noch hier, schwankst zur Musik und nippst an deinem Bier. Doch sei nicht traurig, es dauert nicht lang. Dann lüftet er sich dein Musikvorhang und eine andere Band. Beglückt euch mit ihrer Musik, mit ihrer Musik. Gig ist zu Ende, drum geh jetzt nach Haus und mach deine letzte Kippe aus. Spül deinen Hals noch einmal durch und dann geh. Und dann geh. Vielleicht gehst du alleine, vielleicht auch zu zweit. Vielleicht musst du nach Haus unendlich weit. Doch das ist egal, ich